This train is now ready to depart. Please stand clear of the platforms. Orwell's Remington von David Zane Meyerowitz. Teil 1. Kreatives Gedächtnis. Ey Leute, ich habe doch Orwell's Remington vor der Nase gehabt. Ich schwöre es. Ja, genau. George Orwell 1984. Seine Schreibmaschine. Seine manuelle Schreibmaschine. Okay. Ziemlich passend in Anbetracht seiner scheuen anarchistischen Neigungen. Okay, ja. Wurde später von Sonja Orwell, dem hippie-radikalen Nachrichtenblatt der 60er Jahre, der International Times geschenkt. Genau. Das Ereignis liegt fast 60 Jahre zurück. Die meisten der Zeugen schlürfen schon Mescalin-Cocktails im psychedelischen Valhalla. Ich bin der letzte Überlebende, der die Geschichte der Remington erzählen kann. Und nicht nur irgendeiner alten Remington. Wir sprechen von genau der Tastatur, auf der... Gute Nacht, Genosse. Morgen muss deine Arbeit für die Partei besser sein als heute. Aha. Denk daran. Mhm. Selbst im Schlaf beobachtet dich der große Bruder. Ja. Der große Bruder sieht dich an. Getippt worden ist 1984. Dystopischer Roman, Totalitarismus, in erster Linie nach dem Vorbild von Sowjetrussland. Übrigens, die Filmausschnitte, die ich hier abspiele, die stammen aus 1984, Regie Michael Anderson, Großbritannien 1956. Ja, ich bin gezwungen, das zu sagen, damit uns die Urheberrechtsgedankenpolizei nicht bestraft. Also, Leute, es geschah alles vor einem halben Leben. Daher braucht mein Gedächtnis ein bisschen Adrenalin. Ich bin also angewiesen auf das, was ich mein verrostetes Audiopult nenne, mit dem ich die gesammelten Tonelemente hier im Altersheim meines Bewusstseins manipulieren kann. Analog, natürlich. Ich, ein Glatzkopf Sherlock Holmes mit hohem Blutdruck, der zwischen den Fragmenten in seinem zerebralen Kortex nach Hinweisen auf diese antiquarische Schreibmaschine sucht, irgendwo in dem längst vergangenen Irrenhaus genannt 1966. Okay, my name is Jim Haynes. Jim Haynes. Born in Louisiana in America. Kulturikone der 60er Jahre in London, Frauenheld. Yeah, I met Orwell's widow, Sonia Orwell, in Edinburgh. Ja. And we became friends. Sein Adressbuch war ein Who is Who der Zeit. Minister, Filmstars, Millionäre, John Lennon, Witwen, darunter Sonja Orwell, die er in Schottland kennengelernt hatte. Und she had a portable typewriter, which had belonged to George Orwell. Ja. And she gave it to me. Die ihm die berühmte Schreibmaschine ihres berühmten Ehemannes gab. Angeblich als Geschenk für a newspaper called International Times, which later became IT. Ja. IT, International Times, Untergrundzeitung. Und ich bin dabei. Ein drittklassiger Schreiberling, der 1966 hungrig durch die Londoner Straßen schlendert und dort zufällig Jim Haynes begegnet. Hey, wir gründen eine neue Zeitung. Geh runter in den Indica-Buchladen. Auf der Southampton Row. Ich gehe natürlich runter. Sofort. Und was finde ich? Einen Haufen bekiffter Freaks auf dem Boden, glotzäugig und mehrere Herzschläge der offiziellen Uhrzeit nachhinkend. Fähigkeiten? Null. Aha, aha. Ja, ja, dann kannst du Herausgeber sein, Mann. Ja, und wie viel Lohn? Lohn? Lohn? Lohn? Was immer du ergaunern kannst. I don't know if it was an Olivetti or... Kein Olivetti, Jim. Eine Remington. It was a small type. Typewriter wasn't very heavy, and it was working perfectly, but I think it might have been an Olivetti. Nein, Remington. Throughout the world, more Remington typewriters have sold than any other make. Ja, genau, Remington genau, portables ja. are priced from $74.50 to $113.50. Eine tragbare Remington. Man kann ihn damit sehen. Ja, ihn, den Schriftsteller Eric Blair. Bekannt als George Orwell, auf einer privaten Fotografie von ca. 1945. Mein Name ist Bernd Moser. Büromaschinenhändler, Experte für... Schreibmaschinen, Rechenmaschinen. In der Gneisenaustraße. Wir leben hier gerade in Kreuzberg oder wir sind gerade in Kreuzberg. Um die Ecke von meiner Berliner Wohnung. Das war ein Lehrberuf damals, Büromaschinenmechaniker. Okay, gut. Ja, ausgelernt habe ich 58. Ich jage nach Orwells Remington. Orwells Remington. Die werden heute zwar nicht mehr repariert. An sich ein nutzloser Haufen Metall, aber ab und zu... Kommt noch mal eine Maschine, die repariere ich dann. Wie zum Beispiel auf dem Tisch. Ah, dieser alte Remington. Ja, erzählen Sie mir. Was soll ich reden? Man weiß, wie man sie bedient. Ah, ja. Man muss ja die Typenhebel hochstellen. Ja. Das geht alles, wenn man weiß, wie es geht. Ja, aber genau das will ich doch wissen, wie es geht. Ja, sie konnten die Innenhebel hochstellen, damit sie flacher war für den Transport. Transport? Das war ja eine Reiseschreibmaschine. Ja. Die wurde auf der Reise mitgenommen. Wie zum Beispiel von einem Schriftsteller? Schriftsteller war ja dabei. Fallada hat geschrieben auf dem Roman. Ach, Fallada? Seine Romane auf einer Remington-Reiseschreibmaschine? Die gleiche Maschine. Sehen Sie, ich habe das noch da. Ich habe die auch viel repariert, ja. Habe auch ein paar verkauft. Vielleicht irgendwann auch Orwells Remington? Orwell sagt mir nichts. Orwell sagt Ihnen nichts? Nee. It's true! 1966 in London kennt jeder Orwell. Englands anti-autoritäre Ikone, längst gestorben, schien er perfekt in diese Explosion des neuen, überdrehten persönlichen Freiheitsrausches zu passen. This is a happening, an improvised game of chance meetings and chance events. Part demonstration, part performance, part sales promotion for the underground's own newspaper, the International Times. London madness. London was the center of the world in the late 60s. Und jetzt tauche ich ein in das Zentrum der Welt, London, Mittelpunkt des pulsierenden Äthers. Ich sammle meine schweren Schillinge, ein Schilling war damals ein Zwanzigstel eines britischen Pfundes Sterling, um nachts die Gasheizung in meinem eisigen Keller-Bed-Sitting-Room am Leben zu halten, bevor ich lerne, das Gerät mit einer diskreten Nähnadel lahmzulegen. Ja. Und ich lerne auch billige Cornish-Pasties, Bangers and Mash, Mushy Peas, diesen ekligen britischen Schleim zu essen. Also fleischgefüllte Teigtaschen, fettige Würste in schlabberigen Kartoffelbrei, Erbsen zu vitaminlosem Matsch zerstampft, von dem meine Eingeweide übrigens noch nach 50 Jahren Narben tragen. This is a Piccadilly Line service to Cockfosters. Because she was Sonia Orwell was much lionized. Ja, genau. In London she had been a beauty. Ja, Sonia war eine Schönheit, laut Jim Haynes. And when Orwell went in, he saw her there. Orwell sieht sie. He liked her and she liked him. And he asked her to marry him. Macht ihr einen Heiratsantrag? And she said no. Abgelehnt. And then time went on. He was on his deathbed. Ja, offenbar machte der sterbende Orwell das mit mehreren Frauen. Hey Schatz, möchtest du meine Witwe sein? Look, I'm dying. And I want someone to look after my estate. Please marry me. Heirate mich bitte und kümmere dich um meinen Nachlass. And she said, okay. Zweites Mal, Volltreffer. Und dann, 17 Jahre später, im Herbst 1966, überreicht die Witwe Orwell, Jim Haynes, einen Teil dieses Nachlasses, Orwell's Remington. So. Nach den furchtbaren Verheerungen, die der Atomkrieg des Jahres 1965 angerichtet hatte, wurde die Welt nur noch von drei großen Polizeistaaten beherrscht. Von Ozeanien, Eurasien und Ostasien. Ja. Den Krieg nannten sie jetzt Frieden. Liebe nannten sie Hass. Freiheit, Sklaverei. London mit seinen bombensicheren Ministerien war Hauptstadt von Luftzone 1, einer Provinz Ozeaniens. Ja, 1984. Auf der abgelegenen schottischen Insel Jura, während er an Lungentuberkulose stirbt. Keine Sekretärin will so weit reisen, also muss er die Arbeit selber machen. Doch wegen seiner kaputten Lunge warnen ihn die Ärzte, dass diese hektische literarische Fingerarbeit an seinem Roman und dessen archetypischer Dystopie Blutungen auslösen könnte. Moment mal. Habe ich vielleicht 1966 Blutspuren auf der Tastatur bemerkt? She was getting up in the years, I mean, but she was still very lovely. Jim spricht über die alternde Sonja, sie ist schön und liebenswürdig. She could also be an incredible bitch. Aber sie war auch ein Miststück. An incredible bitch. Ja, und Orwell? Was hätte er wohl gedacht, wenn er seine heilige Maschine in den Händen von bekifften Hippies gesehen hätte? Man stelle sich nur mal vor, wie er zusieht, wie genau diese Schreibmaschine, auf der auch Farm der Tiere geschrieben wurde, für das hier zum Beispiel benutzt wird. Eine Art Antwort aus dem Film Pink Floyd. It's so far out, it's straight down. Regie Joe Durden-Smith, Granada TV, London, 1967. Another more tangible plan afoot is to stage several issues of the newspaper in a theater. Wir werden die International Times in einem Theater auf die Bühne bringen. Ja. One idea I had was putting the editor in a barrel. Hirnlos. His head showing to read his editorial. Wir werden den Herausgeber in ein Fass stecken, wo er dem Publikum seine Leitartikel vorlesen kann. Also, ich meine, so redet einer der Mitherausgeber dieser 66er-Idioten. Einer, der sogar die Kühnheit hat, meinen Namen zu benutzen. I think one of the things that's happening is that, and if a newspaper finally disappears, and there's no reason for it, it will be because words have become obsolete. Zeitungen werden verschwinden, weil Wörter veraltet sind und keine Bedeutung mehr haben. Dieser Hirnlose. Auf jeden Fall gehörte die Remington jetzt uns. Vielleicht habe ich sogar den einen oder anderen meiner völlig inkohärenten Artikel über verbotene Londoner Pubs, die illegal nach 23 Uhr Bier ausschenken. Oder hygienische Risiken von Oralsex auf Mescalin-Trip darauf getippt, wobei meine Finger auf der Tastatur mit denen von Orwell kollidierten. Jedenfalls weigert sich die anhaltende Seekrankheit, ausgelöst durch die pharmachemischen, mentalen Transportmittel der 60er, LSD, Mescalin, Psilocybin, Haschisch, auch Bananenschalen, nach wie vor noch Jahrzehnte später unterschätzt zu werden, was ehrlich aus jener Zeit erinnert werden kann, ist kaum unterscheidbar von dem, was 50 Jahre später als schwärmerische Fiktion erscheint. Aus heiterem Himmel kriege ich die Nachricht, eines schönen Tages im Oktober 66 verschwindet Orwell Remington. Einfach so, in den Äther. Und der Witzbold-Schicksal hat mich irgendwie persönlich verwickelt. Mich verantwortlich nur aufgrund meiner Anwesenheit vor Ort. Aber eines ist sicher, ich habe sie nicht gestohlen. Und nun, 2021, auf dem Trip in die 66er, ist es, damals war es, an mir, sie zu finden, bevor ich schlafe. Also knöpfe ich mir diesen Haynes vor. Ich rufe ihn an, um ihn auszufragen. Ja, no problem. Sagen Sie, Haynes, wie genau war Ihre Beziehung zu der femme fatale Orwell? I went to London. She said I could stay in her apartment. She had a duplex. Ja, kommen Sie wohnen bei ihr in London. Unter welchen Bedingungen? Also ganz konkret, bitte. I insisted I wanted to pay rent. And she said, no, you don't pay rent. You serve drinks at my party. Ehrlich? Statt Miete servieren Sie Getränke bei Sonjas literarischen Partys? Also, Haynes, Spaß beiseite. Ja. Warum hat sie Ihnen die Schreibmaschine gegeben? Was steckte dahinter? She was virtually an alcoholic. Ach so, Trinkerin. Aha. Und weiter? She drank a bottle of red wine a day, practically. Na, vielleicht stand sie unter Drogen und wusste nicht, was sie da wegschenkt. No. Was? She wasn't that much involved in the scene of what was happening in London around the music and drugs and lifestyle. She wasn't a part of that. Sonja war nicht in der Londoner Drogenszene. Okay, ich nehme das jetzt mal für bare Münze, aber ich komme mit Ihnen keinen Schritt weiter. Haynes. Yeah. Was haben Sie mit der Maschine gemacht, nachdem die Witwe sie Ihnen aufgedrückt hat? Geben Sie es zu. At a certain point, I gave it to Tom McGrath. Ja, Tom McGrath. Ein riesiger Bär von einem Schotten. Der Chefredakteur der Zeitung, insofern als alle intellektuelle Inspiration von ihm stammte. Eine Nacht pro Woche schleppe ich alle Manuskripte, Zeichnungen und Fotos zu einem Drucker in South Ealing, einer trostlosen Endstation des Londoner U-Bahn-Systems. In Zeiten, als Zeitungen noch mit Metallplatten gedruckt wurden. Kein Witz. Und jetzt frage ich mich, wo steckt Tom McGrath eigentlich in diesen Nächten? Yeah. Und was meinen Sie, was McGrath damit gemacht hat, nachdem Sie ihm die Maschine gegeben haben? And Tom, unfortunately, came involved with heroin. Yeah. And I think he needed a fix and had no money. Was? Ein beschissener Heroin-Fix? Yeah. Im Tausch gegen Orville Remington? I think probably Tom tucked it under his arm and when he went home at night, probably took it away with him. It was... Er hat sie wahrscheinlich mit nach Hause genommen. Das ist doch reine Spekulation, Haynes. Niemand hat je gesehen, dass McGrath sie aus dem Zeitungsbüro mitgenommen hat. Er hat sie in ein Pfandhaus gebracht. Haynes, fragen Sie sich mal, wie viel mag McGrath in einem Londoner Pfandhaus für eine alte, verbeulte Remington-Schreibmaschine gekriegt haben? 1966 in London. Vielleicht 5 lächerliche Pfund für einen Heroinschuss? Heute, ein Jahrhundert später, verkauft sie das Original von 1921 auf eBay für 258,69 €. Was haben Sie dazu zu sagen? The typewriter never came back. Naja, auf jeden Fall, wie Haynes sagt, die Schreibmaschine kam nie zurück. Ich schlendere also jetzt durch Londons East End, wo Orwells Geschichte spielt, und versuche, mich mir vorzustellen als eine Figur aus seinem Roman 1984, die in ein Pfandhaus geht. Aus der Orwellschen Zukunft sind praktisch alle Gegenstände der Vergangenheit verbannt. Und warum? Sie bringen Erinnerungen mit sich, sehen Sie? Die ihrerseits Emotionen auslösen. Plötzlich sehe ich einen seltsamen Gegenstand. Orville Remington. Hergestellt im Jahr 1921, auf der 1948 das Manuskript des Buches getippt wurde, in dem ich jetzt als Figur herumspaziere und die Tom McGrath 1966 laut Haynes-Legende für den Preis von nur einem Heroinschuss verkauft hat. Guten Abend. Guten Abend. Ich zeige meine Dienstmarke. Meyerowitz, Fabulierer. Was zum Teufel ist dieses unförmige Ding mit Farbband und Tastatur? Man nannte das eine Schreibmaschine. Was? Auf der wurden Gedanken und Erinnerungen getippt und Beweise für verbotene Gefühle geliefert. Also, das konnte doch unmöglich funktionieren. Dieses hässliche Ding... Es hat ja nicht mal einen Speicher. Also konnte dich Big Google nicht beobachten. It can't happen here. It can't happen here. I'm telling you, my dear, that it can't happen here. Zurück im Büro der International Times. Circa 1966 oder auch 2021 habe ich täglich ein Schnüfflerauge auf McGrath und beobachte ihn bei seinen Chefredakteuraktivitäten. Manchmal benutzt er Orville Remington, um seine Leitartikel zu schreiben. Er geht immer vor mir nach Hause. Unmöglich, dass er das Ding klauen kann, ohne dass ich das sehe. Naja, außer vielleicht... an einem Freitagabend. The Pink Floyd, once called the Underground's House Orchestra. On Friday nights, they and other groups play at UFO. UFO, unidentified flying object. For the rest of the week, it is improbably an Irish dance hall. Ja, an einem Freitag, wo ich abends für gewöhnlich meinen Arsch ins Interstellar Overdrive im UFO Club zum Powackeln trage. Hier auf dieser wöchentlichen Tanzveranstaltung haben Pink Floyd ihre Konzertkarriere damals begonnen. Die Einnahmen waren für die International Times gedacht. Ich sammelte am Eingang die Eintrittskarten ein, weil niemand je prüfte, ob ich 100% der abendlichen Einnahmen ablieferte oder nicht. Und es war außerdem eine ideale Position, um die unglücklichen Groupies anzumachen, denen der Zugang zu der Band verweigert wurde und die sich leider mit mir abfinden mussten. Tom McGrath hat nie das geringste Interesse gezeigt am UFO Club mit den psychedelischen Projektionen auf den nackten Körpern der Tänzer. Jedenfalls hat ihn seit jener Freitagnacht im Oktober 1966 niemand mehr gesehen oder von ihm oder von Orville Remington gehört. Also habe ich 2021 beschlossen, unbemerkt durch die morgendlichen menschenleeren Londoner Straßen zurück zum Büro zu schleichen, als plötzlich... Wer sind Sie? 6748 Smith, Winston. Wo arbeiten Sie? Im Wahrheitsministerium. Welche Abteilung? Protokollabteilung. What will you do if we let you go home? And the plastics all melted and so is the chrome. Who are the brain police? Ja, Brain Police, die Gedankenpolizei. Wir vermuteten sie damals hinter jeder Straßenlaterne und unter jedem Kanaldeckel. Ich nenne sie eher Erinnerungspolizei. Ja, irgendwas oder irgendwer spielt mit meiner Erinnerung, um sie irgendeiner größeren Verschwörung anzupassen. Obwohl ich, nur als Beispiel, nichts mit dem Verschwinden von Orville Remington zu tun habe und alles auf Tom McGrath hinweist, ist da eine stille, geheime Kraft in der Luft, die mich dazu bringt, in eine ganz neue Richtung zu denken. Was ich mein kreatives Gedächtnis nenne, schaltet jetzt auf Fiction-Mode. Ja, das ist es, was mein Gehirn ständig tut. Die Wahrheit manipulieren, Ereignisse neu schreiben. Ich fabuliere Fake News. Jede Sekunde des Tages. Und das ist es, was ich auch jetzt gerade tue. Fragmente der Vergangenheit neu zu verteilen, sie zu reorganisieren, damit sie ein halbes Jahrhundert später ihrem Naturell entsprechen, verehrtes Auditorium. Ich enthülle euch diese Fragmente in neuer Form, zensiert, übertrieben, manikürt. Dafür brauche ich keine Gedankenpolizei. Mein eigener zerebraler Kortex heißt Big Brother. Bislang gibt es keinen narrensicheren Beweis für McGraths Schuld. Aber wenn er nicht damit abgehauen ist, wer dann? Jedenfalls hat mich nie jemand beschuldigt, Orville Remington geklaut zu haben. Zu meiner unsäglichen Schande muss ich gestehen, in meinem Leben niemals irgendetwas gestohlen zu haben. Außer... Es war in jener wunderbaren Zeit, lange vor den unsichtbaren elektronischen Passierschranken und den Sicherheitsbeamten. An einer Buchladenkasse beschließe ich, es einfach rauszumogeln, indem ich es mir unter den Arm klemme, das Verkaufspersonal höflich anlächele und rasch in die stickige Luft der nächtlichen Straße verschwinde. Und da halte ich sie in der Hand, die verbotene Frucht. 1984 von George Orwell. Hände hoch! Sie sind ein Verräter, ein Gedankenverbrecher, ein eurasischer Spion. Ich erschieße Sie, ich liquidiere Sie, ich schicke Sie ins Uranbergwerk. Ich musste es stehlen, verstehen Sie? In der Schule wurde verlangt, dass wir es lesen, aber meine kommunistische Mutter wollte mir das Geld dafür nicht geben. Ich durfte George Orwell gar nicht lesen, ihn nicht einmal erwähnen, den Namen dieses abwegigen, faschistischen, trotzkistischen Verräters. In meiner Familie ist er absolut verboten, wegen seiner Anti-Stalin-Lügen, die er seinen gutgläubigen Lesern unterjubelte. Achtung, Genossen, auf die Plätze für die 2-Minuten-Hass-Sendung. Lang lebe der große Bruder! Als Teenager lag es einfach nicht in meinen Chromosomen, mich in wie auch immer geartete Aktivitäten verwickeln zu lassen, die irgendwie mit dem faulig stinkenden Orwell zu tun hatten. Und dennoch, Ironischerweise versuche ich nun 50 Jahre später, die Schreibmaschine, die 1984 geschrieben hat, davor zu bewahren, in einen schottischen Heroinfix verwandelt zu werden. Das Büro der International Times ist so stickig wie eine Opiumhöhle. Der Geruch von rotem Afghanenhaschisch schwängert die dunkle, fensterlose Stille. In einer Ecke liegt der massige Tom McGrath, über dem Schreibtisch ausgestreckt. Unter seinem Grizzlybär-Rumpf reckt sich mir der Hebel der Schreibmaschine entgegen und fleht darum, dass ich sie vor dem bevorstehenden Verbrechen rette. Ich will sie nehmen und da, hoppla, stolpert mein Fuß über etwas, das mir wie eine Menschengestalt vorkommt. Und da noch eine und noch eine. Offenbar sind einige der UFO-Raver hergekommen, um ihre LSD-Albträume auf dem Boden des Büros auszuschlafen. Ich steige über sie hinweg zu der Remington, die nach Befreiung schreit. Mit all meiner Kraft hebe ich den Redakteur hoch und ziehe die Maschine unter ihm hervor. Scheiße. In meiner Hast habe ich sie fallen lassen und vielleicht für immer kaputt gemacht. Der Krach hat auch McGrath und die benommenen Trippleichen geweckt. Trotz der absoluten Finsternis kann ich fühlen, wie alle Augen auf mich gerichtet sind und man mich fragt, welcher nächtliche Dieb in ihren halluzinogenen Schlummer eingedrungen ist. Ich fasse in die Innentasche meines Regenmantels, um zu sehen, ob jener 45er Colt noch dort ist, den ich nie besessen habe. Hey, was zum Teufel geht hier ab, Mann? Ich will nur Orville's Remington holen. Lass die verdammte Maschine schlafen. Sie hat den ganzen Tag hart gearbeitet. Und plötzlich kommt mir die Erleuchtung. Wie klaut man am besten einen Gegenstand im Hippie-London des Jahres 1966? Genau wie ich einst mein 1984-Exemplar gestohlen habe. Beiläufig. Ich klemme mir die Remington unter den Arm und taste mich in aller Unschuld zur Tür. Da. Jemand zündet ein Streichholz an. Hey, hey, wo willst du mit der Schreibmaschine hin? Ich nehme sie mit nach Hause. Ich leihe sie mir aus für die Nacht. Klaust du sie? Na ja, ausleihen. Sieht aus, als würdest du das verdammte Ding klauen. Ey, ausleihen. Bringst du sie zurück? Vielleicht, irgendwann, vielleicht. Wann ist irgendwann? Na ja, sagen wir 55 Jahre oder so? Vielleicht. Denn seht ihr, ihr bekifften 60er-Freaks, wenn ich am Morgen nicht damit zurückkomme, wird sich keiner von euch, die ihr da auf dem Fußboden liegt, überhaupt daran erinnern, dass ich sie mitgenommen habe. Denn in euren Tagen zählt nur die absolute Gegenwart. Und keiner von euch besitzt das, was unsere Vorfahren ein Langzeitgedächtnis genannt haben. It can't happen here. It can't happen here. Orville's Remington. Teil 1. Kreatives Gedächtnis. I'm telling you, my dear, that it can't happen here. Von David Zane Meyrowitz. Because I've been checking it out, baby. I checked it out a couple of times. Mit Martin Reinke. In weiteren Rollen Martin Bross, Freier Hattenberger, Cordula Leisse und David Formweg. And I'm telling you, it can't happen here. Oh, darling, it's important that you believe me, bop, bop, bop, bop, that it can't happen here. Londoner Aufnahmen. Malgorzata Gervais. Who could imagine that they would freak out somewhere? Technische Realisation. Dirk Hülsenbusch und Sebastian Nohl. Regieassistenz Freier Hattenberger. Regie David Zane Meyrowitz. In Kansas. Kansas, Kansas, Kansas, Kansas, Kansas, Kansas, Kansas. Dramaturgie Hanna Georgi und Nathalie Challis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.